Heft 1. 8. März 1941 bis 4. Juli 1941. Samstag, 8. März 1941. Lieber Herr S., gerade habe ich eine ganze Geschichte an Sie geschrieben, aber ich glaube, ich werde sie Ihnen ersparen. Jetzt, während des Überlesens, muss ich schon darüber lächeln. Es ist alles so pathetisch und so wichtig hingeschrieben. Und während ich hier so ruhig an meinem vertrauten Büro sitze und das Blut mir dank Ihrer schönen, mir verordneten Gymnastikübungen so munter durch die Adern fließt, bekomme ich fast Lust, mir selber ganz mütterlich über den Kopf zu streicheln und zu sagen, na, liebe Kleine, das wird alles schon in Ordnung kommen. Nehme dich selber und all deine Gefühle und Gedanken bloß nicht so wichtig. Eigentlich sollst du dich irgendwo schämen. Etty. Hörspiel nach den Tagebüchern von Etty Hillesum. Bearbeitung und Regie Elisabeth Weilenmann. Teil 1. Wissen Sie, gestern, als ich nichts anderes tun konnte, als Sie töricht anzugucken, war da in mir solch ein Zusammenprall von entgegengesetzten Gedanken und Gefühlen, dass ich mich ganz darunter zerschmettert fühlte. Es waren starke, erotische Gefühle für Sie, die ich schon meinte, in mir selber überwunden zu haben, und zugleich ein starker Widerwille gegen Sie. Und es war auch plötzlich ein grenzenloses Gefühl der Einsamkeit da. Eine Ahnung darüber, dass das Leben so schrecklich schwer ist und dass man alles alleine machen muss und Hilfe von außen gar nicht möglich ist. Und Unsicherheit, Angst, alles war da. So ein kleines Stückchen Chaos schaute mich mit einem Male tief unten aus der Seele an. Und als ich mit dem Fahrrad von Ihnen nach Hause fuhr, hätte ich gerne überfahren werden wollen von einem Auto und dachte, ach ja, ich werde auch wohl verrückt sein, so wie meine ganze Familie. Wie meine beiden jüngeren Brüder Mischa und Jaap, die beide mehrmals in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert wurden. Das ist ein Gedanke, den ich immer bekomme, wenn ich mich irgendwo verzweifelt fühle. Aber jetzt weiß ich schon wieder, dass ich das nicht bin. Nur, dass ich noch sehr viel an mir selber arbeiten muss. Lieber Herr S., auf Wiedersehen und Dank für alles Gute, was Sie schon für mich getan haben. Etty Hillesum. Sonntag, 9. März 1941. Es hat gesagt, ich solle gegen meine seelische Verstopfung Tagebuch führen. Na dann mal los. Das wird für mich ein mühsamer und nahezu unüberwindbarer Moment. Das befangene Gemüt einem lächerlichen Stück linierten Papiers preiszugeben. Und doch muss es sein, wenn ich auf Dauer das Leben zu einem angemessenen und zufriedenstellenden Ende bringen will. Ich kann 30 Gulden bezahlen. Gut. Sie können 2 Monate kommen. Und ich werde Sie auch später nicht im Stich lassen. Erster Eindruck von Julius Spier. Diesem aus Berlin in die Niederlande emigrierten Juden, dem C.G. Jung empfahl, eine Praxis zu eröffnen. Geben Sie mir Ihre Hände. Ich werde darin lesen. Er hat kein sinnliches Gesicht. Ist unholländisch. Sie haben enorm verschiedene Hände. Das bedeutet, Ihre Eltern sind sehr unterschiedlich. Der Vater ist Einzelgänger, Wissenschaftler, sehr rational. Die Mutter affektbeherrscht, erregbar, aktiv. Die Bindung zur Mutter ist negativ, zum Vater positiv. Zweiter Eindruck. Sie sind philosophisch, intuitiv begabt. Kluge. Sehr sensibel. Unglaublich kluge, uralte, graue Augen. Übernervös. Die Aufmerksamkeit von dem schweren Mund für kurze Zeit abwenden konnten. Eigensinnig. Aber doch nicht ganz. Ehrgeizig. Sie verfügen über eine künstlerische Begabung, können sich gut schriftlich ausdrücken. Sie haben einen hohen Gerechtigkeitssinn, eine gute Beobachtungsgabe, sind warmherzig, erotisch sehr anregbar. Sehr beeindruckt von seiner Tätigkeit. Das Ergründen meiner tiefsten Konflikte durch das Lesen in meinem zweiten Gesicht, den Händen. Das alles sind Sie. Sind Sie jetzt nicht froh? Ich bin von dieser Persönlichkeit überwältigt und kann mich nicht von ihr loslösen. Sie werden durch eine allumfassende seelische Verstopfung behindert und denken zu viel nach. Was hier in Ihrem Kopf sitzt, muss hierher kommen, in Ihr Herz. Und nun werden wir ringen. Ich möchte Ihre körperlichen Kräfte in einem Ringkampf messen. Gut. Bei unserem Kampf geschah etwas Merkwürdiges. Ich warf diesen großen Kerl zu Boden. Hören Sie mal, das erregt Sie doch hoffentlich nicht. Das hatte bei ihm noch nie jemand fertiggebracht. Denn letzten Endes fasste ich Sie doch überall an. Und er blieb dabei immer sachlich. Ich sage es zu all meinen Patienten am Anfang. Obwohl ich mich kurz der körperlichen Versuchung hingab, die für mich von ihm ausging. Sie dürfen sich nicht in mich verlieben. Mein Leben lang habe ich das Gefühl gehabt, wenn doch nur jemand käme, der mich an die Hand nehme und der sich um mich kümmerte. Ich habe eine Freundin in London. Sie heißt Hertha. Ich möchte sie heiraten. Ich bin ihr treu. Seit 2 Jahren. Trotz meines Temperaments. Und trotz der Tatsache, dass ich in meiner Praxis viele Frauen treffe. Ich bin Studentin der Sprach- und Literaturwissenschaft. 27 Jahre alt. Ich habe spät mit dem Studium begonnen, nachdem ich zuerst verschiedenen anderen Tätigkeiten nachgegangen bin. Ich erscheine tüchtig und mache alles allein. Aber ich würde mich so schrecklich gerne jemandem ausliefern. Und das tat nun dieser wildfremde Herr S. mit seinem komplizierten Gesicht. Und in einer Woche hatte er schon trotz allem Wunder an mir vollbracht. Ich verschreibe Ihnen Gymnastik. Gymnastik. Atemübungen. Atemübungen. Sie führen von nun an Tagebuch. Erhellende, befreiende Worte über meine Depressionen, Beziehungen zu anderen und so weiter. Und ich lebte auf einmal anders, befreiter, fließender. Das verstopfte Gefühl verschwand. Montagmorgen, 10. März 1941, 9 Uhr. So, Mädchen, nun wird gearbeitet. Und nicht denken, ich habe hier ein wenig Kopfschmerzen und ich bin da ein bisschen unpässlich und jetzt geht es nicht so gut. Du musst arbeiten und damit basta. Mittwoch, 9 Uhr abends. Es ist keine Kunst, sich zu verlieben. Es ist eine viel größere Kunst, es nicht zu tun. Ich zog mit meinem Finger eine Linie mitten über sein Gesicht und sagte: Wissen Sie, als ich Sie das erste Mal sah, es waren nur 5 Minuten, da wurde ich direkt von diesen 2 Hälften getroffen. Und ich strich über seine Stirn und seine Augen und berührte dann seinen Mund. Und ich fühlte sofort den Konflikt zwischen diesen zwei Hälften ihres Gesichts. Und es war mir, als ob ich durch das Gewicht dieses Konflikts deprimiert werde. Das rührt daher, dass es auch ihr eigener Konflikt ist. Und so kam es wieder zu Kontakt. Und ich erzählte ihm ehrlich, wie der letzte Ringkampf auf mich gewirkt hatte. Die Scham, die Aversion, die Sinnlichkeit, die Enttäuschung und alles. Wir werden später noch mal ringen. Dann werden wir es ohne die erotische Trübung versuchen. Donnerstag, 13. März 1941, abends 9 Uhr. Lieber Himmel, was bin ich früher doch für ein armes Ding gewesen im Vergleich zu jetzt. Früher fürchtete ich jeden Moment, dass meine Kräfte mich im Stich lassen würden. Und dann ließen sie mich natürlich auch im Stich. Ich litt unter Kopfschmerzen, Niedergeschlagenheit, Depressionen, Masochismus. Nun, seit der Arbeit mit S, denke ich darüber nicht mehr nach. Und die Kräfte erneuern sich für jede kleine Aufgabe, die ich auf mich nehme, wieder von selbst. Dieser S ist ein kostbarer Mensch. Samstag, 15. März 1941, morgens 9:30 Uhr. Gestern Mittag lasen wir gemeinsam die Notizen durch, die er mir mitgegeben hatte. Die meisten Menschen sind nivelliert, nicht mehr ursprünglich, nicht mehr schöpferisch. Sie sehen langweilig, wenig interessant aus. Als wären sie kaum wert, Mensch zu heißen. Es würde aber schon genügen sein, wenn es nur einen Menschen gäbe, der wert ist, Mensch zu heißen. Um an die Menschheit zu glauben. Das ist das Problem unserer Zeit. Der große Hass gegen die Deutschen, der das eigene Gemüt vergiftet. Lasst sie alle nur ersaufen, Gesindel. Lasst sie alle nur vergasen ersaufen, muss man sie. Vergasen muss man sie. Diese Äußerungen gehören zur täglichen Konversation und geben einem manchmal das Gefühl, dass es nicht mehr möglich ist, in dieser Zeit zu leben. Bis auf einmal vor einigen Wochen plötzlich der erlösende Gedanke kam, der wie ein zögernder junger Grashalm in einer Einöde mit lauter Unkraut emporschoss. Und wenn auch nur noch ein einziger anständiger Deutscher existierte, dann wäre dieser es wert, in Schutz genommen zu werden gegen die ganze barbarische Horde. Und wegen dieses einen anständigen Deutschen sollte man dann nicht seinen Hass über ein ganzes Volk ausgießen dürfen. Dies bedeutet nicht, dass man bestimmten Strömungen gleichgültig gegenübersteht. Man ergreift Partei. Man ist zu bestimmten Zeiten empört über gewisse Dinge. Man versucht, etwas Einblick zu gewinnen. Aber dieser undifferenzierte Hass ist das Schlimmste, was es gibt. Wenn es mit mir in dieser Zeit so weit kommen sollte, dass ich wirklich anfange zu hassen, dann wäre ich in meiner Seele verletzt und müsste versuchen, so schnell wie möglich zu genesen. Sonntagmorgen, 16. März 1941, 12:30 Uhr nach dem Spaziergang. Früher war ich zu sinnlich. Ich würde beinahe sagen, habgierig eingestellt. Ich sehnte mich viel zu stark, körperlich nach dem, was ich schön fand. Ich wollte es besitzen. Darum immer dieses schmerzhafte Gefühl des Verlangens, das niemals zu befriedigen war. Dieses Heimweh nach etwas, das mir unerreichbar schien. Und das nannte ich dann Schaffensdrang. Ich glaube, dass es diese starken Gefühle waren, die mich selbst denken ließen, ich sei dazu geboren, Kunstwerke zu schaffen. Ich sei dazu geboren, zu schreiben. Dies hat sich auf einmal verändert. Ich weiß nicht, durch welchen innerlichen Prozess, aber es ist anders geworden. Und dieses Habgierige, so kann ich es noch am besten für mich selbst ausdrücken, ist plötzlich von mir abgefallen. Und jetzt, wo ich nichts mehr besitzen will und frei bin, jetzt besitze ich alles. Jetzt ist der innere Reichtum unermesslich. Es gehört nun ganz mir. Auch wenn er morgen nach China ginge, ich fühle ihn um mich herum und ich lebe in seiner Sphäre. Wenn ich ihn am Mittwoch wiedersehe, finde ich das gut, aber ich zähle nicht so krampfhaft die Tage wie letzte Woche. Und Han, meinen geliebten Han, mit dem ich ein Leben führe und der ebenso wie es wesentlich älter ist als ich, über 50, ich frage ihn nicht mehr 100 Mal am Tag, hast du mich noch lieb? Hast du mich immer noch sehr lieb? Und nun werden mir auch die Worte von S. nach meinem ersten Besuch bei ihm klar. Was hier in ihrem Kopf sitzt, muss hierher kommen, in ihr Herz. Mittwochmorgen, 19. März 1941, 10:30. Ich bin sehr zufrieden mit dir, Fräulein. Schon wieder Strümpfe gestopft und eine Übersetzung gemacht. So schnell und gründlich wie nur möglich. Und nun noch ein paar Notizen von S. Das Kind ist verbunden mit beiden Eltern. Das Kind ist verbunden mit beiden Eltern. Das Kind? Das Kind muss das durchmachen, was die Eltern nicht ausgefochten haben. Man soll sich loslösen von dem Einfluss der Eltern. Und auf eigene Basis kommen. Ich glaube, dass ich immer Angst habe, so zu werden wie meine Mutter. Den einen Tag übertriebener Vitalität muss sie wieder damit bezahlen, dass sie sich tagelang schlecht fühlt. Früher kostete mir meine pittoreske Familie jede Nacht mindestens ein Liter verzweifelte Tränen. Meine dramatische Mutter, mein armer Vater, für den ich nur Mitleid empfinde, und meine beiden jüngeren Brüder, Mischa und Jaap, die genauso wenig Sicherheit und Stabilität erlebt haben wie ich. Uhr. Seit Januar sind Personen mit vollständig oder teilweise jüdischem Blut meldepflichtig. Das ist nun erledigt. Gerade eben meinen auserwählten Blutkreislauf gemeldet. Abends, 9 Uhr. Gott stehe mir bei und gib mir Kraft, denn der Kampf wird schwierig werden. Sein Mund und sein Körper waren heute Mittag so nah, dass ich sie nicht vergessen kann. Und ich will keine Beziehung mit ihm, aber es geht schwer in diese Richtung. Ich fühle, dass ich eigentlich ein todernster Mensch bin, der im Bereich der Liebe keinen Spaß versteht. Was ich will, ist ein einziger Mann fürs ganze Leben und zusammen etwas aufbauen. Und all die Abenteuer und Affären haben mich im Grunde todunglücklich gemacht und innerlich zerrissen. Aber die Kraft, mich dagegen zu wehren, war nie bewusst und niemals groß genug. Die Neugier war immer größer. Sein Mund war so vertraut und lieb und nah heute Nachmittag, dass ich ihn sanft mit meinen Lippen berühren musste. Und das sachlich begonnene Ringen endete mit einem Ausruhen in des anderen Armen. Er hat mich nicht geküsst, aber sehr heftig in meine Wange gebissen. Aber das Unvergesslichste war für mich der Moment, als er kurz die Fassung wiedergewonnen hatte und sehr schüchtern, beinahe peinlich schüchtern und in ängstlicher Erwartung fragte. Und der Mund? Fanden Sie den Mund nicht unangenehm? Dann habe ich wieder sehr zärtlich mit meinen Lippen dieses eigensinnige Stückchen seines Mundes gestreift. Richtig geküsst habe ich ihn noch nicht. Ich will kein Verhältnis mit Ihnen. Es ist nicht leicht, jemandem wie es abzuschwören. Aber ich muss Ihnen doch ehrlich gestehen, Sie gefallen mir sehr. Und doch muss ich dich, Eddie, noch kurz sehr ernst auf etwas hinweisen. Du hast dich dein Leben lang schon so daran gewöhnt, in deiner Fantasie Männer zu dir zu holen. Und die Tatsache, dass er im Begriff ist, eine Beziehung mit dir einzugehen, macht ihn für dich noch anziehender. Er ist jetzt in deine Reichweite gelangt. Es schmeichelt deine Eitelkeit doch auch ein bisschen. Und du hast auch deine eigene Beziehung. Du liebst Han doch mit einem guten und reinen und sehr anhänglichen Gefühl. Du würdest ihn in deinem Leben nicht missen wollen. Dienstag, 25. März 1941, abends 9 Uhr. Mein Gott, wie konnte das passieren? Nicolas van Wyk ist verschieden, völlig unerwartet. Bonga tot, Ter Braak, Duperron, Marsmann, Poos und Van den Berg und viele andere in einem Konzentrationslager und so weiter. Eine Welt von Wissen und Wissenschaft ist eingestürzt und die Lücke kann nicht mehr gefüllt werden. Dieser Mann war einzigartig in Europa und wird sich wahrscheinlich jahrzehntelang als unersetzbar erweisen. Unsere Slawistik hat den einzigen Stützpfeiler verloren. Eine Welt bricht gerade in sich zusammen. Freitag, 8. Mai 1941, 3 Uhr nachmittags im Bett. Ein paar Monate lang habe ich dieses Heft nicht benötigt. Das Leben war so klar und hell in mir und intensiv. Kontakt zur Außen- und Innenwelt, Bereicherung des Lebens, Weiterentwicklung der Persönlichkeit, das Studium, die Bibel, Jung, Rilke und dann wieder es. Und immer wieder es. Seit ich ihn kenne, mache ich einen Reifeprozess durch, von dem ich mir in diesem Alter niemals hätte träumen lassen. Aber ich muss sagen, eigentlich laufe ich große Gefahr, durch die Erotik zwischen uns die Freundschaft zu zerstören. 8. Juni 1941, Sonntagmorgen 9:30. Ich glaube, dass ich morgens vor Beginn der Arbeit eine halbe Stunde mich nach innen wenden sollte. Horchen, was in mir drin ist. Sich versenken. Montagmorgen, 9. Juni 1941, 9:30. Ein Mensch darf einen anderen Menschen niemals zum Mittelpunkt des eigenen Lebens machen. Ich muss mir dies stets wieder vor Augen halten. Wenn man an den anderen gebunden ist, absorbiert der andere deine Kräfte und man kann daher weniger für den Partner da sein. Man muss eine selbstständige Welt sein, mit einem eigenen Zentrum. Und aus diesem Zentrum heraus kann man dann seine Strahlen oder Kräfte oder was auch immer zu den anderen senden. Viele Menschen, vor allem Frauen, schöpfen ihre Kraft aus einem anderen Menschen statt direkt aus dem Leben. Jener Mensch und nicht das Leben selbst ist ihre Quelle. Das ist so verdreht und unnatürlich wie nur möglich. Samstag, 14. Juni 1941, 7 Uhr abends. Wieder Verhaftungen, Terror, Konzentrationslager, willkürliches Abholen von Vätern, Schwestern, Brüdern. Man sucht nach dem Sinn des Lebens und fragt sich, ob das Leben überhaupt noch einen Sinn hat. Aber das ist eine Sache, die man mit sich allein und Gott ausmachen muss. Es erscheint alles so bedrohlich und unheilverkündend. Und dazu die große Machtlosigkeit. Wir sind bloß hohle Gefäße, von der Weltgeschichte durchgespült. Heft 2. 4. August 1941 bis 21. Oktober 1941. Montag, 4. August 1941, nachmittags 2:30. Die Liebe zu allen Menschen. Er sagt, dass die Liebe zu allen Menschen schöner ist als die Liebe zu einem einzigen Menschen. Ist doch schöner als die Liebe zu einem einzigen. Denn die Liebe zu einem einzigen Menschen... Denn die Liebe zu einem einzigen Menschen... ist doch eigentlich nur die Liebe zu sich selbst. Ist doch eigentlich nur die Liebe zu sich selbst. Er ist ein reifer Mann von 55 Jahren und hat das Stadium der Liebe zu allen erreicht, nachdem er zuerst in einem langen Leben viele Einzelne geliebt hatte. Ich bin eine junge Frau von 27 Jahren und trage auch sehr stark die Liebe zur ganzen Menschheit in mir. Aber ich frage mich, ob ich nicht doch immer nach einem einzigen Mann suchen werde. Vielleicht gibt es deshalb so wenig bedeutende Frauen auf dem Gebiet der Wissenschaft und Kunst, weil die Frau immer den einen Mann sucht, dem sie all ihr Wissen und ihre Wärme und Liebe und Schaffenskraft entgegenbringen kann. Sie sucht den Mann und nicht die Menschheit. Wir müssen noch geboren werden als Menschen. Das ist die große Aufgabe, die noch auf die Frauen wartet. Freitagmorgen, 8. August 1941, 10:15. Besuch bei meinen Eltern im Haus in Deventer. Als ich von oben herunterkam, waren Mutters erste Worte: Ich fühle mich so elend. Es ist so merkwürdig. Wenn Vater nur leicht seufzt, dann bricht mir das sozusagen mein Herz. Und wenn Mutter mit viel Pathos sagt: Ich fühle mich so elend. Ich habe wieder kein Auge zugetan. Dann berührt mich das innerlich nicht. Früher machte mich dieses Irrenhaus immer kaputt. Mittlerweile halte ich innerlich alles auf Distanz und versuche, unversehrt wieder herauszukommen. Mein Kopf fühlt sich hier stets schwerer an. Nun ja, dann mal wieder weiter. Mittwochnachmittag, 13. August 1941. Tag und Nacht sterben viele junge Männer. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Durch das viele Leid um einen herum beginnt man sich für sich selbst zu genieren, dass man sich selbst mit all seinen Stimmungen zu ernst nimmt. Aber man muss sich selbst weiterhin ernst nehmen. Man muss selbst das Zentrum bleiben und versuchen, mit allem, was in dieser Welt passiert, klarzukommen. Man darf die Augen vor nichts verschließen. Man muss sich mit dieser schrecklichen Zeit auseinandersetzen und versuchen, eine Antwort zu finden auf die vielen Fragen betreffend Leben und Tod, die diese Zeit einem stellt. Ich glaube manchmal, dass ich eine Aufgabe habe. Ich will die Chronistin für viele Dinge dieser Zeit werden. Ich will dieses Jahrhundert kennenlernen, von außen und von innen. Ich berühre dieses Jahrhundert jeden Tag aufs Neue. Ich taste mich mit meinen Fingerspitzen den Konturen dieser Zeit entlang. September 1941, 10:30, Donnerstagabend. Ich bin wieder einmal unglücklich. Ich habe mich in den hintersten Winkel meines Zimmers auf den Boden gesetzt, eingeklemmt in einer Ecke zwischen zwei Wänden, meinen Kopf sehr tief gesenkt. Und wenn ich da so zusammengekauert sitze, warte ich darauf, dass etwas schmelzen und etwas in mir fließen will. Hertha hat einige gescheite Sachen über Chirologie geschrieben. Wenn es so etwas sagt, kann ich das dann nicht ertragen. Ich bin die Einzige, die gescheite Sachen sagen darf. Alle anderen nicht. Sie ist sehr begabt. Er hat seine Verlobte in London. Und all die Frauen des sogenannten Spielclubs. Ja. Frauen, die er behandelt und betreut. Ja, sie ist sehr begabt. Das Verrückte ist, dass ich in der Theorie bereits von ihm losgekommen bin. Aber ich lebe das nicht immer. Ich möchte ihn nicht merken lassen, dass er mich sehr stark belastet, wenn er mir halb schluchzend die Briefe seiner Freundin vorliest. Er geniert sich nicht, mit splitternackter Seele vor einem zu sitzen. Und darum liebe ich ihn auch so sehr. Montagmorgen, 10 Uhr, 29. September 1941. Ich möchte eigentlich nicht, dass die skeptische Außenwelt erfährt, dass ich so etwas Verrücktes wie Chirologie betreibe. Obwohl es nicht im geringsten etwas Verrücktes oder so ist. Es ist einfach nur neu. Und alles, was neu ist und sich noch durchsetzen muss, findet man verrückt. Aber es ist auch möglich, dass es manchmal einfach zu viel ist. Auf der einen Seite die russische Sprache, daneben die Literatur, vor allem die russische, aber auch die ganze Weltliteratur im Allgemeinen. Andererseits brodeln in mir allerlei Quellen, aus denen ich selbst schöpfen möchte, um schreiben zu können. Und ich frage mich gleichzeitig, ob ich mich selbst nicht überschätze. Oh, Eddie, Eddie, ich werde noch meine liebe Not haben, mit dir ein ganzes Leben lang zurechtzukommen. Sonntagmorgen, 5. Oktober 1941, 9 Uhr. Ich würde so gerne einmal nur sein und atmen und in die Ewigkeit eingebettet daliegen und ganz einfach sein. Und ich weiß, dass diese Augenblicke wiederkommen und dann werden sie wieder verschwinden. Aber wichtig ist mir die Eroberung eines Stückchens Ewigkeit in mir selbst. Alles andere ist Nebensache. Ich werde nun wieder in mein Zimmer gehen und mich am Boden in einer Ecke verkriechen und genau so lange sitzen bleiben, bis diese beklemmende Kruste innerlich ein wenig wegschmilzt. Versprich mir, Eddie, dass du heute kein einziges Buch in deine Hände nimmst und keinen einzigen Titel auf dich einwirken lässt. Richte deine Ohren und deine Sinne wieder einmal ganz nach innen und probiere, wieder ein wenig in dir selbst zu ruhen. Halb zehn. Ich muss S noch 1000 Dinge fragen, noch unendlich viel von ihm lernen. Weshalb also setze ich meine Zeit nicht besser ein? Ich bin körperlich gesund, halte mich sogar besser als eine Menge Menschen in dieser Zeit, die auf Unterernährung zusteuern. Ich kann mich auch trotz Bomben und Konzentrationslagern und Gräuelgeschichten und 1 Million Leichen konzentrieren, weil ich an die Aufgabe des Einzelnen und auch an meine kleine Aufgabe glaube. Mittwochabend, 8. Oktober 1941, 10 Uhr. Oh Herr, lass mich doch ein bisschen unkomplizierter sein. Heft 3. 21. Oktober 1941 bis 6. Dezember 1941. Dienstag, 21. Oktober 1941, nach dem Essen. Es ist ein langsamer und schmerzlicher Prozess, zur wirklichen innerlichen Selbstständigkeit geboren zu werden. Die sich manifestierende Gewissheit, dass es nie und nimmer Hilfe, Unterstützung und Zuflucht bei anderen für dich gibt. Dass die anderen genauso unsicher, schwach und hilflos sind wie du selbst. Dass du immer die Stärkere sein musst. Ich glaube nicht, dass es deine Art ist, dass du Zuflucht bei anderen finden könntest. Du wirst immer wieder auf dich selbst gestellt sein. Aber dies muss man immer wieder von Neuem erkennen. Vor allem als Frau. Es besteht doch immer der Drang in dir, dich in einem anderen, in dem sogenannten Einzigen, zu verlieren. Aber auch das ist eine Fiktion, wenn auch eine schöne. Es existiert keine Vereinigung zweier Leben. Zumindest für mich nicht. In einzelnen Momenten zwar schon, aber rechtfertigen diese einzelnen Momente das Zusammenbleiben für ein ganzes Leben? Können diese wenigen Momente ein gemeinsames Leben zusammenhalten? Ich bin mir selbst anvertraut und werde es allein hinkriegen müssen. Der einzige Maßstab, den du hast, bist du selbst. Und die einzige Verantwortung, die du in deinem Leben wirst übernehmen können, ist diejenige für dich selbst. Aber das musst du dann auch voll und ganz tun. zu S. in einem späteren Telefonat. Ich schlafe lieber mit Büchern als mit Männern. Das ist ja schon ein Riesenfortschritt. Freitag, 24. Oktober 1941. Es gibt eine neue Verordnung für die Juden. Ich habe mir selbst erlaubt, deswegen eine halbe Stunde lang deprimiert und unruhig zu sein. Donnerstagmorgen, 30. Oktober 1941. Lebensangst auf der ganzen Linie. Totales Tief. Mangel an Selbstvertrauen. Abscheu. Angst. Freitag, 21. November 1941. Ab und zu, nicht mehr so oft wie früher, verderbe ich mir meinen Magen ganz einfach, weil ich zu viel esse. Durch Unbeherrschtheit also. Diese Gier habe ich wahrscheinlich auch in meinem geistigen Leben. Ich will schrecklich viel aufnehmen und das gipfelt ab und zu in schweren Verdauungsstörungen. Komm, iss noch was. Mutter spricht immer übers Essen. Du hast noch nicht genug gegessen. In ihrer Gier steckt eine Art Angst. Sie könnte im Leben ein wenig zu kurz kommen. Wie mager du geworden bist. Etwas schrecklich Bedauernswertes. Hörst du mir überhaupt zu? Und gleichzeitig etwas tierisch Abstoßendes ist an ihr. Nie hört mir jemand zu. Dienstagmorgen, 25. November 1941, 9:30. Gestern Abend auf dem Fahrrad durch die kalte, dunkle Leressestraat. Ich wünschte, ich könnte das wiederholen, was ich dann laut murmelte. Gott, nimm mich an deine Hand. Ich werde brav mitgehen, ohne großen Widerspruch. Ich werde mich nichts von alledem, was in diesem Leben auf mich zustürmt, entziehen. Ich werde es nach besten Kräften verarbeiten. Aber gib mir ab und zu einen kurzen Augenblick der Ruhe. Ich werde in meiner Naivität auch nicht mehr denken, dass diese Ruhe, wenn ich sie habe, ewig sein wird. Ich werde an deiner Hand überall hin mitgehen. Und ich werde versuchen, keine Angst zu haben. Ich werde versuchen, etwas von der Liebe, von der echten Menschenliebe, die in mir steckt, auszustrahlen, wo immer ich auch bin. Es ist, als ob ich auf einmal anders zu S stehen würde. Wie, wenn ich mich mit einem Ruck von ihm losgerissen hätte. Auch wenn ich mir doch eingebildet habe, dass ich mich bereits von ihm gelöst habe. Ich erinnere mich noch, als vor einigen Wochen die Rede davon war, dass alle Juden in ein Konzentrationslager in Polen gehen müssten. Und er damals sagte: Dann werden wir heiraten. Dann können wir zusammenbleiben und wenigstens noch etwas Gutes tun. Und obwohl ich genau begriff, wie diese Worte zu verstehen waren, erfüllten sie mich doch noch einige Tage mit einer Freude und einer Wärme und einem Gefühl der Verbundenheit mit ihm. Aber dieses Gefühl ist jetzt weg. Freitagmorgen, 28. November 1941, 9:15. Das Verhältnis zu meinem Vater werde ich nun endlich auch einmal mit Kraft und Liebe in Angriff nehmen müssen. Mischa kündigte seine Ankunft für Samstagabend an. Erste Reaktion: fürchterlich. In meiner Freiheit bedroht. Lästig. Was soll ich mit ihm anfangen? Als er auf mich zukam, mein kleiner Papa mit seinem vertauschten Regenschirm und seiner neuen karierten Krawatte und vielen Butterbrotpäckchen scheinbar hilflos, da tauchte wieder diese Befangenheit auf. Das Schwinden der Kräfte, ich fühlte mich befangen und todunglücklich. Ich liebe ihn letzten Endes sehr, aber dies ist eine, oder besser gesagt war, eine komplizierte Liebe. Übertrieben, verkrampft und dermaßen mit Mitleid vermischt, dass es mir beinahe das Herz gebrochen hat. Dienstagmorgen, 2. Dezember 1941, 9:30 im Badezimmer. Es ist schon inspirierend, in guten Momenten zu sagen, ich vertraue auf Gott. Ich will etwas aus meinem Leben machen. Ich akzeptiere alles Leiden, das auf mich zukommt. Aber ist es auch ernst gemeint, wenn man sich in jedem Tief wieder gehen lässt? Nachmittags, 16:45. Ich bin allen treu. Ich gehe auf der Straße neben einem Mann mit weißen Blumen, die wie ein Brautstrauß aussehen, und sehe strahlend zu ihm auf. Und vor 12 Stunden lag ich in den Armen eines anderen Mannes und liebte ihn und liebe ihn auch jetzt. Es gibt eigentlich kein Ziel. Man muss sich kein Ziel außerhalb von sich selbst setzen. Jeder Augenblick dieses Lebens muss an sich Ziel sein. Selbstverwirklichung. Höhepunkte erreichen in vereinzelten Momenten. Und dann wieder weitermachen. Vertrauen, dass das alles irgendwo hinführt. Und nicht mit aller Gewalt ein Ziel sehen wollen. Heft 4. 8. Dezember 1941 bis 25. Januar 1942. Donnerstag, 11. Dezember 1941, morgens 9:30. Im Augenblick finde ich einfach keinen Ausweg. Zumindest nicht mit Worten. Ich setze mich jetzt so lange in die Ecke meines Zimmers, bis wieder Ruhe einkehrt. Freitagmorgen, 12. Dezember 1941, 9 Uhr. Heute Morgen dann sagenhafte Ruhe in mir. Wie ein Sturm, der sich ausgetobt hat. Ich merke, dass die Ruhe immer wiederkehrt. Nach Tagen von gewaltigem, intensivem Innenleben und des Strebens nach Klarheit und von Geburtswehen, ausgelöst von Sätzen und Gedanken, die noch lange nicht geboren werden wollen und die enorme Forderungen an einen selbst stellen. Und nach Tagen, an denen man es am wichtigsten und notwendigsten findet, die eigene kleine Form zu finden und so weiter und so weiter, fällt dies alles auf einmal wieder von mir ab. Und auch nicht im Besonderen will etwas oder muss etwas. Das Leben ist groß und gut und spannend und ewig. Und wenn man so stark auf sich selbst fokussiert ist und herumhampelt und rast, dann entgeht einem dieser große, mächtige und ewige Strom, der das Leben ist. Das sind wirklich solche Momente, und ich bin so dankbar dafür, in denen alles persönliche Streben von mir abfällt. In denen zum Beispiel mein Drang nach Kenntnis und Wissen zur Ruhe kommt. Dann überkommt mich plötzlich mit breitem Flügelschlag ein Stückchen Ewigkeit. Sonntagmorgen, 14. Dezember 1941, 9 Uhr. Schon wieder die kleine Lampe und draußen noch fast dunkel. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich Gott in mir habe, sagte einmal ein Patient zu S., zum Beispiel wenn ich die Matthäus-Passion höre. Und S. antwortete ungefähr wie folgt. Das Schöpferische ist doch schließlich ein Teil von Gott. Man muss nur den Mut haben, das auch auszusprechen. Diese Worte begleiten mich schon wochenlang. Man muss auch den Mut haben, es auszusprechen. Den Mut haben, Gottes Namen auszusprechen. Es hat sehr lange gedauert, bis ich mich traute, Gottes Namen auszusprechen. Obwohl ich gläubig bin. Und abends bete ich auch. Was beten Sie denn? Eine gewisse Schüchternheit überkam diesen Mann, der auf meine subtilsten und intimsten Fragen immer eine glasklare und deutliche Antwort parat hat. Er sagte ganz verlegen, das sage ich Ihnen jetzt nicht. Jetzt noch nicht. Später. Abends. frage mich, wie es kommt, dass dieser Krieg und alles, was damit zusammenhängt, mich so wenig berührt. Vielleicht, weil es mein zweiter Weltkrieg ist? Den ersten habe ich in der Nachkriegsliteratur erlebt. Heftig und intensiv. Rebellion, Abneigung, Leidenschaft, Debatte, Klassenkampf und so weiter und so weiter. Das alles haben wir schon einmal durchgemacht. Ein zweites Mal von neuem zu beginnen, das geht nicht. Nachmittag, 2 Uhr. Auf einmal finde ich beim Katalogisieren in der Bibliothek von S. das Stundenbuch von Rilke. So paradox das auch klingen mag, S. macht die Menschen gesund, indem er ihnen beibringt, das Leiden zu akzeptieren. Wir müssen das Leiden auch nicht suchen, aber dort, wo es sich uns aufdrängt, dürfen wir ihm nicht aus dem Weg gehen. Und es drängt sich uns bei jedem Schritt auf. Und trotzdem ist das Leben schön. Man leidet am meisten, wenn man mit dem Leiden Verstecken spielt und darüber flucht. Montagmorgen, 9:30 Uhr, 29. Dezember 1941. Wieder diese bleierne, tiefe Traurigkeit. Leo Polak, ein sanftmütiger Philosoph, in einem Konzentrationslager gestorben. Und dann 8 Uhr von S zu Ungar geradelt. Und diese Traurigkeit lag wie ein tonnenschwerer Stein in mir. Aber ich habe sie liebevoll in mich aufgenommen und mich für sie sperrangelweit geöffnet. Und da spürte ich, dass diese Traurigkeit auch zu meinem Wesen gehört und ein kostbarer Bestandteil davon ist und dass man sich ihr nicht entziehen darf, wenn sie einen für einen Augenblick in Anspruch nehmen will. Mittwoch, 31. Dezember 1941, abends 8 Uhr. An einem Karren konnten wir mit großer Mühe 3 Zitronen erstehen, weil wir 10 Cent pro Stück bezahlten statt der festgesetzten 7 Cent. Und jetzt ist es schon fast 8:30. Der letzte Abend eines Jahres, das für mich das reichste und fruchtbarste und ja, doch auch das glücklichste von allen vorangegangenen Jahren war. Und wenn ich dieses Jahr mit einem einzigen Wort charakterisieren müsste, seit dem 3. Februar 1941, als ich schüchtern bei S. in der Coubertstraat 27 an der Glocke zog und ein gruseliger Kerl mit einer Antenne auf seinem Kopf meine Hände betrachtete, dann müsste dieses Wort lauten: durch die große Bewusstwerdung. Bewusstwerdung. Und dadurch stehen mir die tieferen Kräfte in mir selbst zur Verfügung. Ich will nun, ein Jahr später, am 3. Februar 1942, ein Dokument in den Briefkasten von S. stecken, in dem ich die wichtigsten Momente dieses Jahres festhalte. Er erzieht mich schon zu einer umfassenderen Liebe als nur derjenigen zu einem einzigen Menschen. Und zu einer Liebe, die aus etwas anderem besteht, als einen einzigen Menschen besitzen zu wollen. Wie war ich doch vor einem Jahr noch kindisch und kleinlich und wirklich materialistisch. Und wie wenig wahre Liebe war doch in mir. Ich war wirklich eine Todkranke mit meinem Mittagsschläfchen von 2 Stunden hintereinander, mit meinem Pfund Aspirin pro Monat. Es war schon ziemlich beängstigend, wenn ich daran denke. Und nun strahle ich in alle Richtungen. Ich scheine einen Zustand des vollständigen Gleichgewichts erreicht zu haben. Ich muss mich nicht mehr in eine kleine Ecke neben dem Schrank verkriechen, um in mich hineinzuhören. Ich höre den ganzen Tag darauf, was in mir drin ist, auch wenn ich unter anderen Leuten bin. Ich muss mich nicht mehr zurückziehen, sondern ich schöpfe regelmäßig Kräfte aus den verborgensten und tiefsten Quellen in mir selbst. Januar 1942, Montagmorgen, 10 Uhr. Etwas Ordnung in die Ereignisse meines Geburtstags bringen. Er begann mit diesen violetten Tulpen, die da in aller Frühe durch Eis und Kälte gebracht wurden, sorgfältig verpackt. Zarte Blumen an so einem eisigen Wintermorgen. Und es lag auch ein Buch bei. Wirklichkeit der Seele von Jung. Und zudem lagen zwei Visitenkarten von S bei. Auf der einen die Aufschrift offiziell, auf der anderen unoffiziell. Und auf der unoffiziellen stand: seiner in geistiger Beziehung hervorragenden, in praktisch realer Beziehung immer besser werdenden Sekretärin zur Unterstützung auf dem Weg über die reale Wirklichkeit zur Wirklichkeit der Seele. Januar 1942, Freitagnachmittag, 5 Uhr. Es ist wieder eine schwere Müdigkeit in all meine Glieder gesunken. Eine Art von Müdigkeit, von der ich dachte, dass sie so überhaupt nicht mehr zu mir gehörte. Aber es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Ich falle nicht mehr so tief. Ich bin gegenüber solchen Tagen innerlich viel geduldiger geworden. Und ich bin sehr bescheiden geworden. Ich möchte nicht mehr die berühmteste Schriftstellerin dieses Jahrhunderts werden. Ich möchte nur ab und zu ein paar kleine Worte finden, die sich ansammelnden Gefühle beherbergen können. Nur für mich selbst. Januar 1942, Samstagmorgen, 9 Uhr. Bevor ich es abholte, hatte ich die Briefe von Hertha an ihn gelesen. Sie lagen auf seinem Schreibtisch. So viel Liebe, so viel Verlangen. Sie fühlt sich mit ihm so eins und er sich auch mit ihr. Ich wollte so gern, dass Sie und meine Freundin einander kennenlernen. Ob ich das noch erleben werde? Ich zog im halbdunklen Schlafzimmer, wo sein Bett bereits gemacht war, zögernd meine Jacke an, schaute über meine Schulter zu ihm und auf einmal hatten wir uns beide auf das Bett geworfen. Es ist doch gut, dass ich so ein anständiges, bürgerliches Mädchen geworden bin. Sonst ging ich heute Nacht nicht weg. Das wäre schön. Ich liebe ihn maßlos. Es ist eine Liebe, die Raum lässt für dieses Mädchen in London und auch für viele andere. Immer wieder muss ich aufs Neue erfahren, wie geräumig das Herz sein kann. Und immer wieder aufs Neue muss ich den Platz wieder erobern. Heft 5. 16. Februar 1942 bis 27. März 1942. Montagabend, 9 Uhr, 16. Februar 1942. Am 3. Februar bin ich ein Jahr alt geworden. Ich glaube, dass ich den 3. Februar sogar als festes Geburtsdatum beibehalten werde. Er ist wichtiger als der 15. Januar, als ich von der Nabelschnur losgeschnitten wurde. Am 3. Februar vor einem Jahr stand ich schüchtern bei S. Ich nenne ihn so. Ich stand bei Julius Spier in der Courbet-Straße 27, zog an einer Glocke und dieser gruselige Kerl mit einer Antenne auf seinem Kopf begann in meinen Händen zu lesen. Sie sind philosophisch, intuitiv begabt, sehr sensibel, übernervös, eigensinnig, ehrgeizig. Und ich begann ihn zu lieben. Sie werden durch eine allumfassende seelische Verstopfung behindern und denken zu viel nach. Was hier in Ihrem Kopf sitzt, muss hierher kommen, in Ihr Herz. Etty. Hörspiel nach den Tagebüchern von Etty Hillesum. Bearbeitung und Regie: Elisabeth Weilenmann. Teil 2. Durch die große Bewusstwerdung in diesem einen Jahr, durch meine intensive Arbeit mit S, stehen mir tiefe Kräfte zur Verfügung. Oft entfernte ich mich von mir selbst, aber ich finde immer wieder zurück. Auch mit Hilfe dieser Worte von Rainer Maria Rilke. Alles ist austragen und dann gebären. Jeden Eindruck und jeden Keim eines Gefühls ganz in sich, im Dunkel, im Unsagbaren, Unbewussten, dem eigenen Verstande Unerreichbaren sich vollenden lassen und mit tiefer Demut und Geduld die Stunde der Niederkunft einer neuen Klarheit abwarten. Das allein heißt künstlerisch leben, im Verstehen wie im Schaffen. Da gibt es kein Messen mit der Zeit, da gilt kein Jahr und 10 Jahre sind nichts. Künstler sein heißt nicht rechnen und zählen. Reifen, wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne die Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch, aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge. So sorglos, still und weit. Ich lerne es täglich. Geduld ist alles. Mitten in einer beginnenden Unruhe und Gehetztheit kommen diese Worte auf mich zu und lassen mich plötzlich wieder auf die Dinge besinnen, um die es doch eigentlich wieder geht. So, die ersten paar Zeilen im neuen Heft stehen schon wieder da. Bin immer gehemmt angesichts eines neuen Heftes. Kindisch eigentlich. 19. Februar 42, Donnerstagnachmittag, 2 Uhr. Es war schon trostlos in der Vorlesung heute Morgen. Zu wissen, dass viele meiner Professoren in einer zugigen Baracke gefangen sind, ist zermürbend. Sie dürfen nicht einmal ihren eigenen Pyjama tragen. Sie dürfen gar nichts von sich selbst haben. Aber es war nicht nur trostlos. Ich korrigiere mich. Es gab einen Lichtblick. Ein kurzes, unerwartetes Gespräch mit Jan Bohl an der Straßenbahnhaltestelle. Was ist das nur, in den Menschen andere kaputt machen zu wollen? Die Menschen? Ja, die Menschen. Aber bedenke, dass du selbst auch dazu zählst. Natürlich, damit hast du vollkommen recht. Und diese Schlechtigkeit der anderen, die steckt auch in uns. Und ich sehe keine andere Lösung. Ich sehe wirklich keine andere Lösung, als sich auf sein eigenes Zentrum zu besinnen und dort all diese Fäulnis auszurotten. Ich glaube nicht mehr daran, dass wir in der Außenwelt etwas verbessern können, das wir nicht zuerst in uns selbst verbessert haben. Das scheint mir die einzige Lehre aus diesem Krieg zu sein. Dass wir gelernt haben, dass wir alles nur in uns selbst und nirgendwo anders suchen müssen. Sie sind auch so billig. Jan war sofort mit mir einverstanden. Diese Rachegefühle nach außen. Wir standen da in der Kälte und warteten auf die Straßenbahn. Nur diesen einen Moment der Rache herbeisehen. Jan mit seinen großen violetten Frostbeulen an den Händen und mit Zahnschmerzen. Darauf können wir doch auch verzichten. Februar 42, Freitagmorgen 10 Uhr. Ich hab euch so lieb, meine einsamen Nächte. Man liegt einfach hingestreckt auf dem Rücken in dem schmalen Bett, voller Hingabe an die Nacht und wie an einem großen Wachstumsprozess beteiligt. Ich hatte auf einmal das Gefühl heute Nacht, dass meine innere Landschaft wie weite Getreidefelder aussah, die gerade reiften. In der Nacht klingt das so einfach und naheliegend. In mir drin sind Getreidefelder, die wachsen und gerade reifen. Wenn man versucht, solche Worte mit sich über die Schwelle des frühen Morgens in den Tag hinein mitzunehmen, dann stehen sie da ein wenig ungewohnt. Ich spüre immer mehr Kraft in mir wachsen, um anderen eine kleine helfende Hand anzubieten. Nur schon, indem ich ihnen klar mache, dass ein anderer ihnen eigentlich nicht helfen kann und dass sie das akzeptieren müssen. Aber nicht als etwas, das einen unglücklich machen muss, sondern als etwas, das einem die eigenen Kräfte und das eigene Innere bewusst werden lässt. Dass man mit Geduld zuhören muss, bis einem Gewissheiten aus dem eigenen Inneren zuteil werden. Aber man muss geduldig sein. Ich muss auf einmal an meinen lieben Vater denken, der mir zuletzt klein und gebückt mit einem zerknitterten, unpraktischen Filzhut und mit einem schwarz-weiß karierten Jungschal ein Ei, sage und schreibe ein Ei, und etwas Butter in einem Papier vorbeibrachte. Um danach mit noch einem Ei und einem Klümpchen Butter und noch einem Brötchen mit Räucherfleisch zu meinem kleinen Bruder Mischa weiter zu spazieren. Und ich muss an Mischa denken, der seine zwei betagten lieben Eltern durch das eiskalte Land hinter sich herschleppt bei seinen Hauskonzerten. Er weigert sich, schlicht Klavier zu spielen, wenn sie nicht kommen. Sehr rührend. Früher besuchten meine Eltern meine beiden jüngeren Brüder Mischa und Jaap in psychiatrischen Kliniken und jetzt besuchen sie ihre Konzerte. Ich habe Hunger. Abends 7:30. Dieser Hunger macht mich mürbe. Ich sagte vorhin zu Han, diesem wundervollen Mann, mit dem ich schon die letzten Jahre verbringe und der wie es weit über 50 Jahre ist, ich sagte zu ihm, dieses andauernde Hungerhaben kommt dadurch, dass du derzeit zu viel ans Essen denkst. Du hast vermutlich recht. Du darfst nicht zu viel ans Essen denken. Du musst deinen Geist in eine andere Richtung lenken. Ja, das muss ich. Ich bin schon sehr müde abends. Aber ich muss mich doch wirklich eine Stunde zusammennehmen und ein wenig am Russischen arbeiten. Und danach habe ich wieder eine freie Hand für Rilke. Februar 1942, Sonntagabend, 9 Uhr. Heute Mittag musste ich auf einmal den Kopf tief beugen und für alle beten, die sich in kalten Konzentrationslagern befinden. Und ich bat um Kraft für alle und wünschte ihnen, dass sie sich an gute Momente in ihrem Leben erinnern, so wie ich mich später in schwierigen Zeiten an diesen Tag und an viele Tage des letzten Jahres erinnern werde und sie mir Kraft geben werden, nicht über das Leben verbittert zu sein. Wir standen am Mittwochmorgen in aller Frühe mit einer großen Gruppe in diesem Lokal bei der Zentralstelle für jüdische Auswanderung. Und die Lebensumstände waren für alle dieselben in diesem Augenblick. Wir befanden uns alle im selben Raum, die Männer hinter dem Pult, genauso wie die Befragten. Was das Leben eines jeden bestimmte, war, wie man sich innerlich dazu stellte. Es fiel mir unmittelbar ein hin- und herlaufender junger Mann mit unzufriedenem Gesicht auf. Und er verbarg diese Unzufriedenheit auf keine Art und Weise. Hände aus den Taschen! Er wirkte nervös und gequält. Hände aus den Taschen, hab ich gesagt. Er suchte nach Vorwänden, um die unglücklichen Juden anschreien zu können. Na endlich! Ich fand ihn bedauernswerter als die Angeschrienen. Und die Angeschrienen nur bedauernswert, sofern sie Angst hatten. Dabei war mir sehr stark bewusst, dass diese Kerle bedauernswert sind, solange sie nichts Böses anrichten können. Aber lebensgefährlich werden und deshalb ausgerottet werden müssen, wenn sie auf die Menschheit losgelassen werden. Verbrecherisch ist nur das System, das sich dieser Männer bedient. In einer Reihe aufstellen! Das Beängstigende ist, dass Systeme über Menschen hinauswachsen und diese Menschen in ihrem satanischen Griff haben. Und zwar sowohl die Entwickler als auch die Opfer dieses Systems. Und jetzt hier unterschreiben. Wir unterschrieben mit höflicher Geste die Schriftstücke, die uns hingeschoben wurden und die möglicherweise unser eigenes Todesurteil sein könnten. Nächster! Montag, 2. März 1942, 22:30. Mein Verlangen nach S wächst stetig. Das verleiht mir so ein katastrophales Gefühl. Dabei habe ich doch zu Hause meinen lieben Han. Und S hat seine verlobte Härte in London, die er liebt und die er heiraten möchte. Und deren Briefe ich als seine Schülerin, Sekretärin und Freundin lese und abtippe. Ich habe meiner geliebten Hertha geschrieben, dass, wenn man so große Sehnsucht hat, man versuchen sollte, diese umzusetzen in Liebe für andere Menschen. Ja, aber es gibt Momente, dann ist einem alles zu viel, dann kann man nicht mehr. Selbstverständlich. Ich bin noch lange keine große Frau. Man soll gar nicht diesen Anspruch haben. Man soll immer wieder die eigenen Unvollkommenheiten durchleben. Wir haben, wo wir lieben, ja nur dies. Einander lassen. Denn dass wir uns halten, das fällt uns leicht und ist nicht erst zu lernen. Du kennst diese Zeilen von Rilke. Und dennoch weißt du, ich habe mir neulich gedacht, du bist doch eigentlich ein ganz fremder Mann für mich. Weil wir uns noch nie nackt gesehen haben? Ich empfinde das gar nicht so. Ich habe eine gewisse Angst vor der allerletzten körperlichen Annäherung. Ich würde die Vereinigung nur wollen, wenn der Körper wirklich Ausdruck unserer Seele ist. Ich liebe es jeden Tag ein bisschen mehr. Durch ihn wachse ich wahrhaft zu einem echten und erwachsenen Menschen heran. Jeden Tag ein bisschen mehr. Dienstag, 3. März 1942, abends 10 Uhr. Heute Ungeduld, Unruhe, Beklemmung. Ich bin 28 Jahre alt. Manchmal denke ich, dass das alt ist. Und doch bin ich erst noch am Anfang. Gott, gib mir viel Geduld, immer mehr Geduld. Und befreie mich von dieser Reizbarkeit. Und nun zu den kleinen alltäglichen Dingen. Den kranken Hahn waschen und das Zimmer aufräumen und unterrichten und eine Reiseerlaubnis für S beim Judenrat holen. März 22, Donnerstagabend, 23:30. Man muss sich innerlich immer mehr auf ein Lagerleben vorbereiten. Wir können uns nicht zu viele Illusionen machen. Das Leben wird sehr hart werden. Und daher muss man lernen, innerlich zu leben. Wenn man innerlich lebt, dann ist der Unterschied innerhalb und außerhalb der Lagermauern vielleicht gar nicht so groß. Werde ich diese Worte später von mir selbst verantworten können. Heft 6. 27. März 1942 bis 30. April 1942. Samstagmorgen, 28. März 1942, 10 Uhr. Man kann den Krieg und all seine Auswüchse nur bekämpfen, indem man in sich selbst täglich, in jedem Augenblick, die Liebe befreit und ihr eine Chance gibt zu leben. Das bedeutet nicht, dass ich niemals traurig bin, dass ich niemals aufbegehre, alles einfach akzeptiere und stets das Leben unter allen Umständen preise. So ist es auch nicht. Muss man der Weltentraurigkeit nicht dann und wann eine kleine Unterkunft verleihen? Auf diese Weise wird der Kummer in der Welt vielleicht abnehmen, wenn jeder aufrichtig und loyal und erwachsen das trägt, was ihm auferlegt wurde. Aber wenn du dem Kummer keine aufrichtige Unterkunft gewährst, sondern den meisten Raum dem Hass und den Rachegedanken bietest, aus denen wieder neuer Kummer für andere hervorgehen wird, ja, dann nimmt der Kummer auf dieser Welt niemals ein Ende und wird sich stets vermehren. Karfreitagmorgen, 3. April 1942, 8:30. Eigentlich muss man sich zu Beginn eines jeden Tages fragen, habe ich heute ein Dach über meinem Kopf und habe ich heute genug zu essen? Und wenn dem so ist, muss man dankbar sein. Und dies jeden Tag aufs Neue. Mittwochmorgen, 29. April 1942. 8 Uhr abends. Es schien kurz ein Hauch von Nervosität in seiner Stimme zu sein, als er gerade quasi ironisch am Telefon sagte: Und, kommen Sie schon mit Ihrem gelben Stern? Vor einigen Monaten führte ich in meiner Fantasie noch einen Kampf, wie ich mich, wenn ich es müsste, entscheiden würde. Zwischen diesem sonnigen Wintergarten, ungestörten Studium und Hans treuen Augen einerseits oder einem Konzentrationslager oder einem anderen Lager und mit S geteilten Sorgen andererseits. Nun, jetzt ziehe ich das nicht einmal mehr in Erwägung. Jetzt, wo ich mich dies frage, merke ich auf einmal, dass ich innerlich derart gewachsen bin, dass es selbstverständlich ist, dass ich S folge und seine Sorgen teile. Und dies rührt, glaube ich, daher, dass ich innerlich noch freier von ihm geworden bin und mich dadurch imstande fühle, mein Leben vorübergehend mit seinem zu verbinden, ohne dabei das Gefühl zu haben, meines aufzugeben. Das wird für viele paradox klingen, aber es ist die einzige Weisheit zwischen Mann und Frau. Donnerstag, 30. April 1942, 6 Uhr, nach dem Essen. In vielen Jahren werden die Kinder in der Schule etwas über gelbe Sterne und Ghettos und Terror lernen. Und vielen werden die Haare zu Berge stehen. Heft 7. Verschollen. Heft 8. 18. Mai 1942 bis 5. Juni 1942. Montag, 18. Mai 1942. Die Bedrohungen von außen werden immer größer. Der Terror nimmt von Tag zu Tag zu. Ich ziehe das Gebet wie eine dunkle, schützende Mauer um mich herum. Ich ziehe mich in das Gebet wie in eine Klosterzelle zurück und trete dann wieder hinaus, gesammelter und stärker und wieder zusammengerafft. 23. Mai 1942, Samstagabend, 10 Uhr. Ab und zu kommt da plötzlich etwas in mir hoch, was ich früher nicht gekannt habe. Der Wunsch, doch seine Frau zu sein. Es hat nichts mit Betten und dem Familienstand zu tun und damit ein Leben lang zusammen zu sein. Es ist ein sich vollständig zu jemandem bekennen. Und jedes Mal, wenn ich diesen Wunsch in mir verspüre, sehe ich auch wieder die vollgeschriebenen Blätter seiner Verlobten Hertha. Blätter mit dieser unruhigen, charakteristischen Handschrift und der Unterschrift vor mir. Deine Frau. Und unter jedem wilden, sehnsuchtsvollen Brief wieder deine Frau. Und er schreibt unter seine Briefe, dein Mann. Und hier ist die Grenze. Ist es noch ein Rest Masochismus? Etty, du solltest deine Kräfte nicht an Fantasien verschwenden. »26. Mai 1942. Dienstagmorgen, 9:30. Ich kann es überhaupt nicht beschreiben, wie gestern alles war. Als ich abends durch die laue Nacht nach Hause ging, so leicht und schwer zugleich von diesem weißen italienischen Chianti, war auf einmal wieder diese Gewissheit da, die jetzt mit einem Federhalter in meinen Fingern wieder völlig verschwunden ist.« Ich werde später einmal schreiben. Die langen Nächte, in denen ich da sitzen und schreiben werde, das werden meine schönsten Nächte sein. Es wird dann aus mir herausströmen. Langsam und unaufhörlich. In einem Strom, der niemals endet, wird alles, was sich jetzt in mir ansammelt, aus mir herausfließen. »29. Mai 1942, Freitagmorgen 23:30. Ich bin an jeder Stelle meines Körpers und meiner Seele so mürbe. Und die kleinste Bewegung erfordert zu viel Anstrengung. Es ist mitunter kaum zu verdauen und zu begreifen, Gott, was sich deine Ebenbilder auf der Erde in diesen entfesselten Zeiten gegenseitig alles antun.« Ich ziehe mich aber nicht zurück und versuche immer wieder, den nackten kleinen Menschen ausfindig zu machen, der oft inmitten der monströsen Ruinen seiner sinnlosen Taten nicht aufzufinden ist. Ich bin keine verträumte Fantastin. Ich stehe deiner Welt Auge in Auge gegenüber, Gott. Und flüchte mich nicht vor der Realität in schöne Träume. Wenn ich mir selbst überlassen bin, liege ich an der nackten Brust des Lebens. Und seine Arme legen sich so sanft und so beschützend um mich. Und sein Herzklopfen kann ich nicht einmal beschreiben. So langsam und so regelmäßig und so leise, fast gedämpft, aber auch so treu. Als ob es nie wieder aufhören wollte. Und auch so gut und barmherzig. Das ist nun einmal mein Lebensgefühl. Und ich glaube, dass kein Krieg oder irgendwelche sinnlosen menschlichen Grausamkeiten etwas daran zu ändern vermögen. Heft 9. 5. Juni 1942 bis 3. Juli 1942. 5. Juni 42, Freitagabend, Mitternacht, im Badezimmer. Ich bin wieder einmal traurig und nicht in meiner Mitte. Und in solchen Momenten kann ich mich auch überhaupt nicht mehr leiden. Man läuft so oft vor sich selbst weg. Man sieht und hört dies andauernd um sich herum unter dem Motto: Das ist ja nicht wichtig, oder? Es ereignen sich so viele wichtige Dinge auf dieser Welt, dann kann ich doch nicht so viel Aufhebens von mir machen. Sich selbst ernst nehmen und davon überzeugt sein, dass es sinnvoll ist, die eigene Form zu finden, ist essentiell. Und Folgendes ist auch etwas, was man für andere tun kann. Sie ständig zu sich selbst zurücktreiben, sie auffangen und von der Flucht vor sich selbst abhalten und sie dann an die Hand nehmen und sie zu den eigenen Quellen zurückbegleiten. »9. Juni 1942, Dienstagabend, 22:30. Sag mir doch mal, wie soll ich mit den Schuldgefühlen umgehen, die mich plötzlich plagen, wenn ich höre, dass Menschen zu acht auf engstem Raum leben müssen?« Während ich dieses eine große, sonnige Zimmer bei Han für mich alleine habe. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du musst dieses Zimmer verlassen oder du musst herausfinden, was im Grunde hinter diesen Schuldgefühlen steckt. Vielleicht ist es das Gefühl, dass du der Meinung bist, du arbeitest nicht hart genug. In meiner Arbeit verweile ich immer in den höchsten Sphären des Geistes. Und wenn ich von solchen Missständen höre, frage ich mich wahrscheinlich unbewusst, und jetzt übrigens sehr bewusst, könnte ich diese Art des Arbeitens mit derselben Überzeugung und Hingabe fortsetzen, wenn ich mit acht hungrigen Menschen zusammen in einem schmutzigen Zimmer leben würde? Vielleicht ist es die Angst davor, dass ich die Prüfung nicht bestehen werde. Diese Prüfung wird für uns alle noch kommen. Hier sind fünf kleine Rosenknospen für dich. Sieh sie dir an. Sie erwarten nie etwas von der Außenwelt, gell? Und darum empfangen sie immer etwas. Es erscheint mir eine neue Ära in unserem Leben anzubrechen. Noch ernsthafter, noch intensiver und noch mehr Konzentration auf das Allernotwendigste. Es fällt eine Menge Kleinigkeit von uns ab, von Tag zu Tag mehr. Man darf niemals einen Menschen, selbst wenn es ein noch so geliebter Mensch ist, zum Ziel seines Lebens machen. Das Ziel ist das Leben selbst in all seinen Ausprägungen. Und jeder Mensch vermittelt nur zwischen dir und dem Leben. Und wir Frauen sollten die Liebe eines Mannes zu uns nicht zu sehr an seinem körperlichen Verlangen nach uns messen. Dies geschieht manchmal aufgrund eigener mechanischer Gesetze. Nach seiner Liebe müssen wir woanders suchen. Samstagabend, 20. Juni 1942, 12:30. Ich denke viel nach über die Erniedrigung in etwa. Und ich muss an diesen römischen Dichter denken, der zu einem Märtyrer sagte: Weißt du, dass ich die Macht habe, dich zu töten? Worauf der Märtyrer entgegnete: Aber wisst ihr auch, dass ich die Macht habe, getötet zu werden? Zum Erniedrigen braucht es immer zwei. Einer, der erniedrigt, und einer, den man erniedrigen will und vor allem, der sich erniedrigen lässt. Wenn letzterer fehlt, dann ist die passive Seite gegen jede Erniedrigung immun. Dann lösen sich die Erniedrigungen in Luft auf. Was übrig bleibt, sind nur lästige Verordnungen, die das tägliche Leben beeinflussen. Aber keine Erniedrigungen oder Unterdrückungen, die die Seele bedrücken. Ich finde das Leben schön und ich fühle mich frei. Der Himmel in mir ist genauso weit aufgespannt wie derjenige über mir. Ich glaube an Gott und ich glaube an die Menschen. Und allmählich traue ich mich, dies offen und ohne falsche Scham zu sagen. Montagmorgen, 29. Juni 1942, 10 Uhr. Die neueste Nachricht ist, dass alle Juden aus Holland über Trente nach Polen wegtransportiert werden. Und der englische Sender hat berichtet, dass seit April letzten Jahres 700.000 Juden in Deutschland und in besetzten Gebieten umgekommen sind. Und wenn wir am Leben bleiben, sind es ebenso viele Wunden, die wir unser ganzes Leben lang mit uns mittragen müssen. Dritter Juli 1942, Freitagabend, 8:30. Es geht um unseren Untergang und unsere Vernichtung. Da braucht man sich keinerlei Illusionen mehr zu machen. Man ist auf unsere völlige Vernichtung aus. Wenn wir vor die Hunde gehen, dann so anmutig wie möglich. Heft 10. 3. Juli 1942 bis 29. Juli 1942. 3. Juli 1942, 10 Uhr. Wenn man den Tod aus seinem Leben ausschließt, führt man kein vollständiges Leben. Und indem man den Tod in sein Leben einbezieht, erweitert und bereichert man das Leben. Was wir müssen, ist, wir müssen dazu beitragen, den Liebesvorrat auf dieser Erde zu vergrößern. Jedes kleine bisschen Hass, das man dem bereits existierenden vielen Hass hinzufügt, macht diese Welt noch unwirtlicher und unbewohnbarer. So müde und völlig erschöpft wie jetzt habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Siebter Juli 1942, Dienstagmorgen, 9:30. Mein Bruder Mischa wurde gestern für Trente gemustert. Ergebnis noch unbekannt. Ein schwerer Tag. Ein sehr schwerer Tag. Man muss lernen, ein Massenschicksal mitzutragen und alle persönlichen Kindereien zu beseitigen. Und jeder, der sich noch retten will, muss zugleich wissen, dass, wenn er nicht geht, jemand anderes an seiner Stelle gehen muss. Es geht nicht mehr darum, sich um jeden Preis aus einer bestimmten Situation herauszuhalten, sondern darum, wie man sich in welcher Situation auch immer verhält und weiterlebt. Diesen schlanken Füllfederhalter sollte ich jetzt wie einen Hammer schwingen und die Worte sollten wie ebenso viele Hammerschläge von einem Schicksal und von einem Stück Geschichte zeugen, wie es noch nie eines gegeben hat. Nicht in dieser totalitären, massenorganisierten Form, die sich über ganz Europa erstreckt. Sonntagmorgengebet, 12. Juli 1942. Es sind beängstigende Zeiten, mein Gott. Heute Nacht lag ich zum ersten Mal mit brennenden Augen schlaflos im Dunkeln und viele Bilder menschlichen Leidens zogen an mir vorüber. Ich werde dir helfen, Gott, dass du nicht in mir zugrunde gehst. Aber ich kann im Voraus für nichts garantieren. Aber eines wird mir immer klarer. Dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen müssen. Und dadurch helfen wir uns selbst. Und das ist das Einzige, was wir in dieser Zeit bewahren können. Und auch das Einzige, auf das es ankommt. Ein kleines Stück von dir in uns selbst. Donnerstag, 16. Juli 1942. 9:30 abends. Ich habe mich auf das permanente Drängen meines Bruders Jaap vorgestern um eine Stelle als Schreibmaschinenkraft beim Judenrat beworben. Sie wurde heute bewilligt. Vorgestern habe ich dieses Schreiben abgeschickt und gestern lag ein Brief auf meiner Fußmatte. Es war der Aufruf zur Deportation. Dieses Zeitalter ist zu hart für zerbrechliche Menschen wie mich. Ich weiß auch, dass danach wieder ein anderes Zeitalter kommt, das humaner sein wird. Ich möchte so gerne weiterleben, um die ganze Menschlichkeit, die ich trotz allem, was ich täglich erlebe, in mir bewahre, in dieses neue Zeitalter hinüberzuretten. Wenn all dieses Leiden nicht zu einer Horizonterweiterung, zu einer größeren Menschlichkeit führt und dazu, dass alle Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten dieses Lebens von einem abfallen, dann war es umsonst. Gute Nacht. Juli 1942. Du bist halb arisch. Dann kann ich dich auch heiraten. Es meint, es wäre vielleicht doch ein Versuch wert, es mit den verschwundenen Eltern meiner russischen Mutter zu probieren. Willst du mich denn heiraten? Ja, aber nur um zusammen zu bleiben. Nicht um wirklich zu heiraten. Ich habe mir in den letzten Tagen überlegt, dass ich keine jungen Menschen an mich binden darf. Ich werde die Hertha auch davon abhalten, mich zu heiraten. Das spielt doch alles gar keine Rolle. Ich kann trotzdem bei dir bleiben. Liebes, es ist mir schwer ums Herz. Er hat recht. Der Altersunterschied ist zu groß. Ich habe bereits einen Mann während einiger Jahre vor meinen Augen altern sehen. Ich sehe ihn jetzt auch altern. Er ist ein alter Mann, den ich liebe. Unendlich liebe und mit dem ich immer innerlich verbunden sein werde. Aber heiraten, was der brave Bürger heiraten nennt, muss ich nicht. Heft 11. 15. September 1942 bis 13. Oktober 1942. 15. September 1942, Dienstagmorgen 10:30 Uhr. Vielleicht war das alles zusammen doch ein bisschen viel, mein Gott. Jetzt werde ich daran erinnert, dass der Mensch auch einen Körper hat. Ich hatte gedacht, mein Geist und mein Herz könnten alles allein tragen. Aber jetzt meldet sich mein Körper und sagt, halt. Ich war im Lager Westerbork, seit 30. Juli. Ein Barackendorf aus Holz, eingerahmt von Heide und Himmel, mit einem schrecklich gelben Lupinenfeld in der Mitte und Stacheldraht ringsherum. So viele, viele Menschen leben. Ich hatte mich aus freien Stücken dorthin begeben, als Teil des Judenrates. Ich wollte bei den Menschen sein und versuchen, etwas zu erreichen. Es gab Schlamm. So viel Schlamm, dass man irgendwo zwischen den Rippen schon sehr viel innerlichen Sonnenschein besitzen muss, wenn man nicht das psychologische Opfer dieses ganzen Schlamms werden will. Nun bin ich krank und in Amsterdam. Ich habe es besucht. Und ich muss dir sagen, Gott, der beste und edelste Teil meines Freundes, des Mannes, der dich in mir erweckt hat, ist jetzt schon bei dir. Der Lungenkrebs hat ihn gezeichnet. Ein seniler, entkräfteter Greis ist zurückgeblieben. Ich habe an seinem Bett gestanden und stand da vor deinen letzten Rätseln, mein Gott. Es. Ich habe dir einmal geschrieben, mein Herz wird immer wie ein freier Vogel dir entgegenfliegen, von jedem Fleck dieser Erde aus, und es wird dich immer finden. Ich bin dankbar dafür, dass dein Leben ein natürliches Ende gefunden hat. Ich habe deinen ausgedörrten, sterbenden Mund geküsst. Du hast noch einmal meine Hand genommen und an deine Lippen geführt. Wir haben einander nie beim Namen genannt. Wir sagten sehr lange sie zueinander. Und später, sehr viel später, sagtest du, du. Und dieses Du von dir war für mich eines der zärtlichsten Worte, die ein Mann je zu mir gesagt hat. Und ich war wirklich einiges gewohnt, das weißt du ja. Du hast deine Briefe begonnen mit, hören Sie mal. Dein charakteristisches, hören Sie mal. Und über deinem letzten Brief stand, Liebstes. Mittwochmorgen, 16. September 1942, 9 Uhr. Gott, ich danke dir, dass du so viele Menschen mit ihren inneren Nöten zu mir kommen lässt. Sie sitzen ruhig und arglos da und reden mit mir. Und plötzlich bricht ihre Not in ihrer ganzen Nacktheit aus ihnen heraus. Und auf einmal sitzt da ein verzweifeltes Häufchen Mensch, das nicht weiß, wie es weiterleben soll. Bei jedem, der zu mir kommt, beginne ich eine behutsame Erkundung des Inneren. Das Werkzeug, das mir seit meiner Zeit mit S zur Verfügung steht, ist noch sehr unzureichend. Aber es sind immerhin schon ein paar Werkzeuge vorhanden und ich werde sie langsam und mit Geduld verbessern. Sonntag, 27. September 1942. Mein 21-jähriger, klavierspielender kleiner Bruder Mischa schreibt aus einer Irrenanstalt im wievielten Kriegsjahr? Ich glaube, ich weiß, dass es ein anderes Leben nach diesem gibt. Ich glaube sogar, dass manche Menschen es bereits zeitgleich mit diesem Leben sehen und erfahren können. Das ist eine Welt, in der die ewigen Einflüsterungen der Mystik zu lebendiger Wirklichkeit geworden sind. Es ist gut möglich, dass die Menschen nach dem Krieg offener dafür sein werden als bisher. Und wieder und immer wieder denke ich an ein Bibelzitat. Und wenn ich all meine Habe verschenke, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Dienstag, 29. September 1942. Ich will es noch einmal für mich aufschreiben. Matthäus 6, 34. Sorgt euch also nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Ich werde wahrscheinlich eine Weile flach liegen müssen. Ich will es nur noch nicht wahrhaben. Wir hätten heiraten sollen, es und ich. Wir hätten die Not der Zeit gemeinsam ertragen. Nun liegt sein ausgemergelter Körper unter einem Stein und ich liege in einem Panzer der Schwäche in meinem Zimmer. Ich denke mir die schönsten Scheinbeweise aus, um mir einzureden, dass es nicht schlimm ist mit mir und meinem Körper und dass ich am Mittwoch bestimmt nach Westerbork abreisen kann. Wie die Baracke manchmal nachts unter dem Mond aus Silber und Ewigkeit daliegt. Wie ein Spielzeug, das Gottes schusseliger Hand entglitten ist. Wenn ich nachts dort so auf meiner Pritsche lag, inmitten leise schnarchender, laut träumender, heimlich weinender und sich herumwälzender Frauen und Mädchen, die tagsüber so oft sagten: Wir wollen nicht denken, wir wollen nicht denken, wir wollen nichts fühlen, wir wollen nichts fühlen, sonst werden wir verrückt, sonst werden wir verrückt, war ich bisweilen unendlich gerührt. Ich lag wach da und ließ die Ereignisse, die viel zu vielen Eindrücke eines viel zu langen Tages an mir vorüberziehen und dachte: Nein. So lasst mich denn das denkende Herz dieser Baracke sein. Ich möchte es wieder sein. Nein. Ich möchte das denkende Herz eines ganzen Konzentrationslagers sein. Am Ende eines jeden Tages war immer wieder dieses Gefühl da. Ich liebe die Menschen so sehr. Ich empfand immer Liebe für die Art und Weise, wie die Menschen die Dinge zu ertragen vermochten. Trotzdem zu ertragen vermochten, egal wie wenig sie innerlich darauf vorbereitet waren, etwas zu ertragen. Man möchte ein Pflaster auf vielen Wunden sein. Am 13. Oktober 1942 enden die Tagebücher von Etty Hillesum. Am 6. Juni 1943 kommt sie wieder nach Westerbork. Zuvor brachte sie ihre Tagebücher einer Freundin und bat diese, sie dem Schriftsteller Klaas Melik zu übergeben, sollte sie nicht zurückkommen. Das Lager hat mich innerhalb eines Tages mit Haut und Haaren verschlungen. Ich bin schon wieder 100 Jahre hier. Das Herrliche ist, dass ich jetzt freien Zugang zum gesamten Komplex der Krankenbaracken habe, zu fast jeder Stunde des Tages. Aus Westerbork schrieb Etty viele Briefe an ihre Freunde. An Milli Ortmann, Westerbork, Montag, 21. Juni 1943. Heute Morgen kamen die vollgepackten Güterwaggons ins Lager gefahren. Ich stand am Rand im Regen. Die Güterwaggons waren fest geschlossen. Oben gab es hier und da Öffnungen. Durch eine dieser schmalen Öffnungen sah ich plötzlich Mutters Hut und Vaters Brille und Mischas schmales Gesicht. Ich rief laut und sie entdeckten mich. Nun gehe ich heute mit ihnen denselben Leidensweg, den ich mit vielen anderen gegangen bin. Registrieren, stundenlanges Warten, draußen im Regen noch einmal registrieren, Quarantäne. Durch Vater und Mutter erlebe ich viel Freude. Jeder schlägt sich auf seine eigene Art und Weise durch. Ich bewundere das sehr. Ich grüße dich. Deine Etty. An Maria Tuinzing, Westerborg. Samstag, 7. August 1943. Maria, liebe kleine Freundin. Heute Morgen gab es einen Regenbogen über dem Lager und die Sonne schien in die Schlammpfützen. Mein Vater ist krank und liegt in einem Stall mit 130 Menschen. Man muss kerngesund sein, um hier das Krankenhaus überleben zu können. Als Kranker schafft man das ganz bestimmt nicht. Einige Tage war er sehr krank, hatte fast 40 Fieber und heftige Dysenterie. Ich habe Brot für ihn geröstet und gehe oft zum Kesselhaus, um heißes Wasser für Tee zu holen. Ich tausche Roggenbrot gegen Zwieback und leicht verdauliche Artikel. Ich treibe schlicht und einfach Handel mit Roggenbrot. Es ist hier ein bisschen dürftig, was die Liebe betrifft. Und ich selbst fühle mich so unsagbar reich, ich würde es keinem Menschen erklären können. Ein Gruß an euch alle. Etty. An Hann Wegeriff und andere. Westerborg. Dienstag, 24. August 1943. Nach dieser Nacht habe ich einen Augenblick lang ganz ehrlich geglaubt, es wäre eine Sünde, von nun an noch zu lachen. Aber später habe ich mir überlegt, dass schließlich auch Menschen lachend weggegangen sind. Wenn auch diesmal nicht viele. Und in Polen wird vielleicht hin und wieder auch noch durchaus jemand lachen, wenn auch von diesem Transport nicht viele, denke ich. In der Krankenbaracke ruft ein Mädchen nach mir. Hast du schon gehört? Ich muss weg. Es hat überhaupt kein Gesicht mehr. Und so schade, was? Es hat nur noch Augen. Das ist so alles, was man in seinem Leben gelernt hat, nun umsonst gewesen ist. Was ist Sterben doch schwer, was? Ich habe so schreckliches Heimweh nach meiner Mutter. In der Waschecke steht eine Frau, ein Trog mit tropfender Wäsche auf dem Arm. Ich muss weg und bekomme bis morgen nicht einmal meine Wäsche trocken. An Christine van Noten, Westerborg. Mittwoch, 1. September 1943. Schon 100.000 unserer Rassegenossen aus Holland plagen sich unter einem unbekannten Himmel oder liegen in einer unbekannten Erde und verrotten. Wir wissen nichts über ihr Schicksal. Die Familie ist noch komplett. Immer noch. Vater und Mutter hausen nun wieder in einer großen Baracke, wodurch das Leben ein Stück schwieriger geworden ist. Kein Mensch kann sich eine Vorstellung von einer solchen Baracke machen. Vater ist schon auf kindliche Weise froh, wenn man ihm nicht vor den Füßen herumfällt. Mischa stempelt im Badehaus Karten und unter den Karten liegt eine Partitur. Mutter versorgt ihre ungeschickten Männer und wenn sie hier bleiben dürfte, würde sie dem Himmel danken. Man kommt hier eigentlich über alles hinweg, wenn man nur in diesem kleinen Land bleiben dürfte. Aber nun ja, hier wird es allmählich ziemlich leer. Am 7. September 1943 wurde Etty gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Bruder Mischa von Westerborg mit dem 75. Massentransport in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Kurz nach der Abfahrt warf sie eine Postkarte aus dem Zug, die von Bauern gefunden und abgeschickt wurde. Auf der Postkarte stand: An Christine van Noten, bei Glimmen, Dienstag, 7. September 1943. Ich sitze mitten in einem vollen Güterwaggon auf meinem Rucksack. Vater, Mutter und Mischa sitzen einige Waggons weiter. Wir haben dieses Lager singend verlassen. Vater und Mutter sehr tapfer und ruhig. Mischa ebenso. Wir werden 3 Tage unterwegs sein. Danke, dass ihr euch so lieb um uns gekümmert habt. Auf Wiedersehen von uns Vieren. Etty. Etty. Hörspiel nach den Tagebüchern von Etty Hillesum. Teil 2. Übersetzung aus dem Niederländischen: Christina Siever und Simone Schroth. Mit Lou Strenger, Roland Koch, Nils Arztmann, Karl Markovic, Julius Bela Dörner, Tilman Tuppi, Malena Reinwald, Markus Meyer, Marie-Therese Müller, Sabine Muha und Johannes Silberschneider. Komposition: Matthias Jakisic. Tongestaltung: Elmar Peinelt, Manuel Radinger und Simon Dünser. Produktionsleitung: Stefanie Zussner. Regieassistenz: Susanne Hofinger. Bearbeitung und Regie: Elisabeth Weilenmann. Redaktion: Kurt Reisenecker. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks mit dem Hessischen Rundfunk 2025.